Viele Wege in die Armut. Es konnte tausend verschiedene Gründe dafür geben, warum manche Familien so viel mehr Felder besaßen als andere. Wenn sich mehrere arme Bauern trafen, dann erzählte wohl jeder eine andere Geschichte darüber, warum er arm war und ein anderer reich. »Meine Nachbarn sind so unfassbar reich«, empörte sich vielleicht ein Bauer ganz grün vor Neid. »Sie besitzen 10 Felder und ich nur 1.« »Wie kommt das?«, fragten die anderen. »Ehrlich gesagt wuseln meine Nachbarn schon seit Jahren wie die Ameisen herum. Sie haben alle ihre Felder selbst gerodet und beackern sie von morgens bis abends. Ich bin eher so der Grillentyp, lasse es gemütlich angehen und hoffe, dass ich irgendwann beim Pflügen einen Goldschatz entdecke. Aber bislang? Fehlanzeige. Das Leben ist wirklich ungerecht. Wie läuft's denn bei euch so?« »Ich hatte auch mal 10 Weizenfelder«, erklärte der zweite Bauer stolz. »Aber dann kamen die braunen Punkte und haben die komplette Ernte vernichtet. Meine Nachbarin besaß ebenfalls 10 Felder, aber sie war schlauer. Sie hat nur auf 5 Feldern Weizen gesät, auf den restlichen 5 Gerste. Als die braunen Punkte kamen, haben sie nur den Weizen zerstört, nicht die Gerste.« »Und, hat sie dir in deiner Not geholfen?« »Ich habe sie darum gebeten, denn meine Familie hatte nichts zu essen. Und was hat sie gemacht, die geizige Alte? Sie hat mir ein bisschen Gerstenmehl angeboten, im Tausch gegen alle meine Felder. Ich habe sie angefleht, doch bitte nicht so grausam zu sein. Und am Ende hat sie gesagt, okay, hör auf zu heulen, gib mir 9 Felder, 1 kannst du behalten. Was blieb mir anderes übrig, als mich darauf einzulassen? Wir wären sonst verhungert. Jetzt hat sie 19 Felder und ich habe 1. »Ihr habt ja beide noch Glück«, klagte der dritte Bauer. »Früher besaß jede Familie in unserem Dorf 10 Felder. Wir waren fleißig, schlau und auch großzügig. Wir haben immer darauf geachtet, verschiedene Getreidesorten zu säen. Und wenn eine Familie Pech hatte und Hunger litt, haben alle anderen ihr geholfen. Aber dann sind Feinde von jenseits der Berge in unser Dorf eingefallen. Sie haben uns alle Felder und sogar die Häuser weggenommen. Jetzt haben wir nichts mehr.« »Und wovon lebt ihr?« fragten die anderen beiden entsetzt. »Diese Tyrannen haben uns erlaubt, in ihrem Dorf und ihren Häusern wohnen zu bleiben, unter der Bedingung, dass wir uns um ihre Felder kümmern. Unsere Felder besitzen sie gern, aber auf ihnen zu schuften, das ist nicht so ihr Ding.«